Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Als Theologe schwebt man nicht als eine Sorte von Engelein über der Erde, sondern man steht fest auf dem Boden dieser Erde. Und da sind die Fragen, die man als die politischen bezeichnet, die sind immer da. Karl Barth. In unverkennbarem Schweizer Dialekt gab der Theologe 1968 sein letztes Interview, 7 Wochen vor seinem Tod. Barth gehörte der reformierten Kirche an, jener protestantischen Richtung, die vor allem auf das Wirken des Reformators Calvin zurückgeht. Karl Barth, so ist immer wieder zu lesen, ist einer der bedeutendsten protestantischen Theologen des 20. Jahrhunderts. Die Gründe dafür erläutert der Barth-Forscher Georg Plasker. Er ist Professor für evangelische Theologie an der Universität Siegen. Er ist zunächst mal jemand, der nach der Krise der evangelischen Kirche 1918, am Ende des Ersten Weltkriegs, eine Form von theologischem Neuaufbruch gestartet hat. Das nennt man in der Theologie dialektische Theologie. Und da ist Barth eigentlich der Begründer dieser Richtung, der gesagt hat, wir dürfen Gott nicht einfach mit der deutschen Sache identifizieren. Das Nein zur Gott mit uns war damals eine sehr starke Ausrichtung Barths, prägende Seite Barths. Das ist ein Grund. Ein zweiter Grund ist, dass er dann zur Zeit des Zweiten Weltkriegs und des Nationalsozialismus jemand war, der versucht hat, eine Verbindung von Kirche und Nationalsozialismus zu wehren. Und das Dritte ist, dass er als Theologe im 20. Jahrhundert eine große Dogmatik geschrieben hat, die versucht, eine Aufarbeitung evangelischen Christseins nach der Aufklärung unter Bezugnahme auf reformatorische Grunderkenntnisse zu formulieren. Das ist dann schon irgendwie auch selbstergreifend, wenn also Besucher kommen, zum Teil aus Übersee, die das dann wirklich mitnimmt, wenn sie das hier sehen. Also ob das sich in zig Fotoklicks ausdrückt oder nicht, sei mal unbenommen. Aber es ist wirklich spürbar, dass das für Besucher oft was ganz Besonderes ist, hier zu sein in diesen Räumen. Das ist was Besonderes, klar. Peter Zocher lebt und arbeitet in Basel, im letzten Wohnhaus des Schweizer Theologen. Dort befindet sich heute das Karl-Barth-Archiv. 1955 erwarb Barth das schlichte Reihenhaus in der Bruderholzallee, einer auch heute noch bevorzugten Wohngegend. Nichts deutet von außen darauf hin, dass der Theologe hier sein letztes Lebensjahrzehnt verbrachte. Übrigens in einer besonderen Konstellation, doch dazu später. Nur ein kleiner Aufkleber am Briefkasten gibt einen Hinweis auf das Archiv. Peter Zocher betreut den Nachlass Barths, zu dem auch dessen komplett erhaltene Bibliothek gehört. Also insgesamt sind es etwa 10.000 Titel. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Gelehrte Mitte 20. Jahrhundert, sie hatten so viele Bücher, das ist nicht ungewöhnlich. Die sind auch nicht alle wertvoll für sich, aber sie sind wenigstens bis in die 50er Jahre hinein von Barth sehr gründlich gelesen und eben auch bearbeitet und mit Notizen versehen worden. Und das macht sie natürlich sowohl für die Forschung als auch für die Edition, um die ich mich dann als Hauptherausgeber der Gesamtausgabe jetzt zu kümmern habe, einzigartig. Ein Teil der großen Bibliothek befindet sich nach wie vor in Barths Arbeitszimmer. Das ist fast im Originalzustand erhalten und macht den Eindruck, als habe Karl Barth es erst vor einer halben Stunde verlassen. Hier waren also die Bücher, nehme ich an, von denen er nach 1955 meinte, dass er die am ehesten braucht bzw. um sich haben möchte. Also fast ausschließlich theologische Bücher. Wenn man sich allerdings in einen von diesen auf originalen Sesseln setzt, wo Barth spät am Abend dann gerne sich mal hingesetzt hat, wenn er fertig war mit seiner Arbeit, und greift dort in eines dieser Borte-Bücher. Das sind also 2 Borte mit Büchern nur über Mozart. Das Grammophon stand um die Ecke im anderen Raum und hatte also alles um sich, was Mozart anbelangt. Musik. Vielleicht muss man Mozart hören, um das Besondere dieser Theologie zu verstehen. Barth verehrte den Komponisten. Mehrmals erwähnt er Mozart in seinem Hauptwerk, der kirchlichen Dogmatik. Mozart hatte hinsichtlich des Theodizee-Problems den Frieden Gottes, der höher ist als alle lobende, tadelnde, kritische oder spekulative Vernunft. Und es war bei ihm auch von Grund aus in Ordnung, dass er nicht etwa einen mittleren, neutralen Ton, sondern den positiven stärker hörte als den negativen. Mit denselben Worten ließe sich auch Barths Theologie umreißen. Je älter er wurde, desto breiteren Raum nimmt die Gnade Gottes in Barths Denken ein. Karl Barth wird am 10. Mai 1886 als ältestes von 5 Kindern in Basel geboren. Sein Vater ist reformierter Pfarrer und Theologe. Auch Karl studiert Theologie, unter anderem in Berlin, wo er die Vorlesungen des berühmten liberalen Theologen Adolf von Harnack besucht. Der theologische Liberalismus entstand im 19. Jahrhundert. Er strebte ein undogmatisches Christentum an. Glauben und Vernunft sollten nicht länger im Widerstreit liegen. Unzumutbare Glaubensinhalte wurden nun im Licht der historisch-kritischen Methode betrachtet. Was zählte, war das Vertrauen in die menschliche Vernunft, der Glaube an den Fortschritt und die Überzeugung, dass der Mensch im Grunde seines Wesens gut ist. Christliche Kultur und soziales Handeln sollten das Reich Gottes schon auf Erden sichtbar machen. Dieser sogenannte Kulturprotestantismus gefiel vor allem den Bildungsbürgern. Auch Barth war anfangs von dieser theologischen Strömung fasziniert. Es hatte alles, was sich in dieser Umgebung zu sehen und zu hören bekam, einen so selbstverständlichen Glanz. Es kreiste diese Welt, vertreten in so viel tüchtigen und geistvollen Gestalten, so sicher in sich selbst, dass ich gewiss jeden nur an- und ausgelacht hätte, der mir damals vorausgesagt hätte, meine eigene Zukunft könnte in einer anderen Richtung liegen. Doch zunächst hält sich Barth selbst für einen Liberalen. Nach dem Studium wird er als Hilfsprediger in der deutschsprachigen Gemeinde in Genf eingesetzt. Unter den Konfirmandinnen lernt er seine spätere Frau, Nelly Hoffmann, kennen. 2 Jahre später übernimmt er eine Pfarrstelle in der reformierten Kirche von Safenwil. Der kleine Industrieort im Kanton Aargau ist so etwas wie ein Kulturschock für den jungen Theologen. Die Schäflein seiner Gemeinde arbeiten überwiegend in Fabriken und konfrontieren Barth mit Not und Ausbeutung. Er spricht diese Situation in den Predigten an und nimmt da auch kein Blatt vor den Mund. Aber er geht eben auch unabhängig von den Predigten zu den Leuten hin, zu den Arbeitern selber, engagiert sich gewerkschaftlich, engagiert sich in der Erwachsenenbildung von Arbeitern und auch ihren Frauen. Als Barth dann auch noch der Sozialdemokratischen Partei beitritt, gilt er als der rote Pfarrer von Safenwil. Damals war das eine schlimme Sache, dann wurde man gleich Bolschewik genannt, dort im Aargau wenigstens nicht. Das hat mir also nichts gemacht. Drei Jahre ist Barth in Safenwil, als der Erste Weltkrieg ausbricht. Fast alle namhaften liberalen deutschen Theologen billigen die Politik Kaiser Wilhelms. Karl Barth ist entsetzt. Unter einem Apfelbaum sitzend, so seine Erinnerung, beschäftigt er sich ausgiebig mit dem Römerbrief und entwirft einen Kommentar dazu. Die Publikation erscheint gegen Ende des Krieges und macht den Schweizer Dorfpfarrer schlagartig berühmt. Barth vollzieht darin eine radikale Abkehr von der liberalen Theologie. Die Römerbriefauslegung ist geschrieben ganz im Horizont seiner Wahrnehmung des Ersten Weltkriegs und der Irritation, dass etwa die Deutschen ganz sicher waren, dass Gott auf ihrer Seite war. Und der Tenor im Römerbrief bestand dann darin, dass er sagte, Gott ist anders, anders, als wir ihn gerne hätten. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht meinen, Gott in der Tasche zu haben. Dieses Nein, Nein zu dem, was der Mensch mit Gott macht, Gott vereinnahmt, das prägt die Frühzeit der Theologie Barths. Es sind die unvereinbaren Gegensätze, die Barths Denken durchzogen und zum Begriff der dialektischen Theologie führten. Gott auf der einen Seite, der Mensch auf der anderen. 1922 hielt Barth seinen Vortrag »Das Wort Gottes als Aufgabe der Theologie«. Darin wies er auf das Dilemma hin, in dem die Theologen steckten. Nach dem Vorbild der dialektischen Methode aus der Philosophie formulierte Barth These, Antithese und Synthese. Wir sollen als Theologen von Gott reden. Wir sind aber Menschen und können als solche nicht von Gott reden. Wir sollen beides. Unser Sollen und unser Nicht-Können wissen und eben damit Gott die Ehre geben. Der Römerbrief-Kommentar bringt Barth, der weder promoviert noch habilitiert hat, eine Professur für reformierte Theologie an der Universität Göttingen ein. Schon dort beginnt Barth, seine starren Aussagen allmählich zu relativieren. Georg Plasker. Die spätere Phase ist dann eher der Versuch, zu überlegen, wie kann man denn trotzdem von Gott reden? Und dann ist das sozusagen der Tenor, der frühzeitig schon erkennbar wird, aber dann immer deutlicher wird, dass er sagt, wir können von Gott reden, weil sich Gott in Jesus Christus zu erkennen gegeben hat. Diese Linie, dass Gott sich in Christus zu erkennen gegeben hat, das ist dann die Hauptaussage, die er in seiner großen Dogmatik ausarbeitet. Barths akademische Laufbahn führt über Münster schließlich nach Bonn. Dort möchte er sich in Ruhe auf seine Arbeit konzentrieren. Doch daraus wird nichts. Und das liegt auch an einer Frau, die sein Leben durcheinanderbringt. Im letzten Wohnhaus des Theologen in Basel führt Barth-Archivar Peter Zocher die Besucher in einen kleinen Raum. Hier war das Arbeitszimmer der Charlotte von Kirschbaum. Seit 1929 wohnte sie mit in den Wohnungen und Häusern der Familie. 1930 fand dann also der erste gemeinsame Umzug statt nach Bonn. Und seitdem gab es also in den Wohnungen auch immer zwei solcher Arbeitszimmer, miteinander durch eine Tür verbunden, gegen den Rest des Hauses auch abschließbar die Türen, dass man also auch in Ruhe arbeiten konnte und auch bis in die Nacht arbeiten konnte, dass einerseits jeder schon seinen Arbeitsplatz hatte, aber man sich auch völlig unproblematisch austauschen konnte. Denn es war ja schon ein sehr intensives auch Zusammenarbeiten, und was wirklich oft bis in die Nacht ging. Doch Charlotte ist für Barth weit mehr als nur seine unverzichtbare persönliche Assistentin. Beide verbindet von Anfang an eine innige Liebesbeziehung. Die Krux ist nur, als Barth Charlotte begegnet, ist er bereits seit 12 Jahren verheiratet und hat 5 muntere Kinder. Seine Frau verweigert die Scheidung, und so lebt Karl mit 2 Frauen unter einem Dach. Eine für alle Beteiligten unbefriedigende Situation. Barth spricht von einer Notgemeinschaft. Immer wieder kommt es zu unschönen Szenen, die auch Außenstehenden nicht verborgen bleiben. Dennoch hält das Dreiergespann über 4 Jahrzehnte aneinander fest. Anfang der 60er Jahre wird bei Charlotte eine demenzielle Erkrankung festgestellt, die sich rapide verschlechtert. Sie muss schließlich in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden. Barth hat Charlotte von Kirschbaum dann in den letzten 2 Jahren seines Lebens, wo sie also nicht mehr im Haus wohnen konnte, wöchentlich besucht, immer am Wochenende. Und als Barth selbst gestorben war, hat seine Witwe diese Besuche fortgesetzt. Und heute liegen alle im selben Grab. Zu den privaten Schwierigkeiten kommen in den Bonner Jahren auch politische Probleme. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten geht ein tiefer Riss durch die evangelische Kirche. Eine große Mehrheit, die deutschen Christen, bekennt sich zum Nationalsozialismus und verehrt Hitler wie einen Messias. Eine kleine, aber mutige Schar wehrt sich gegen die falsche Lehre. Denn sie zielt darauf ab, die Kirche der nationalsozialistischen Diktatur anzugleichen und sie mit braunem Gedankengut zu infizieren. Barth, der soeben seine Kampfschrift »Theologische Existenz heute« verfasst hat, wird zum Vorkämpfer dieser Bewegung, die als bekennende Kirche in die Geschichte eingeht. Im Mai 1934 treffen sich in Wuppertal-Barmen die einzelnen oppositionellen Gruppierungen. Einstimmig verabschieden Lutheraner, Reformierte, Unierte und andere Bekenntnisgemeinschaften die Barmer Theologische Erklärung. Der etwas sperrige Name ist dem Umstand geschuldet, dass es alles andere als einfach war, diesen bunten protestantischen Haufen unter einen Hut zu bringen. Die Barmer Thesen wurden von Karl Barth entworfen und gelten als Gründungsdokument der bekennenden Kirche. Archivar Peter Zocher hütet in Basel das Original. Und das ist also die erste handgeschriebene Fassung der Barmer Thesen, noch nur 5 Thesen? In der endgültigen Erklärung finden sich jedoch 6 Thesen. Barth-Forscher Georg Plasker hat sich eingehend mit ihnen beschäftigt. Die Thesen jeweils sind so aufgebaut, dass am Anfang ein Bibelzitat steht, dann ein positiver Satz, was die Kirche bekennt, und dann ein Verwerfungssatz, in dem die Kirche aussagt, was eben verkehrt gelaufen ist oder verkehrt läuft. Und die erste These der Barmer Theologischen Erklärung ist die wichtigste, weil sie die Grundlage für alle anderen bildet. Und sie lautet eben, dass Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, das einzige Wort ist, auf das die Kirche zu hören hat. Sie hat also nicht zu hören auf die Stimme des deutschen Reichskanzlers. Sie hat nicht zu hören auf die Stimme von Blut und Boden, sondern sie hat zu hören auf die Stimme Jesu Christi. Und damit ist von daher eine Richtung gewiesen, dass andere Stimmen in der Kirche keine Rolle zu spielen haben. Von dieser Grundaussage her sind dann die anderen Thesen entworfen. Karl Barth hielt die Barmer Erklärung später für ungenügend. Er bedauerte vor allem die fehlende 7. These, in der man sich zum Umgang mit den Juden hätte äußern können und sollen. Natürlich wusste er, dass in Barmen dieses Thema zum Abbruch der Verhandlungen geführt hätte. Aber das entschuldigt nicht, dass ich damals, weil anders interessiert, in dieser Sache nicht wenigstens in aller Form gekämpft habe. Weil er sich weigert, den Treueeid auf Hitler zu schwören, muss Karl Barth schon bald nach der Barmer Bekenntnissynode Deutschland verlassen. Er geht mit seiner Familie zurück in die Schweiz und lehrt bis zu seiner Emeritierung an der Theologischen Fakultät Basel. Die Einheit der bekennenden Kirche währt nicht lange. 1936, nur 2 Jahre nach Barmen, löst sich der sogenannte Kirchenkampf in Einzelkämpfe auf. Führende Vertreter werden ins Gefängnis geworfen. Mit wachem Blick nimmt Barth von der Schweiz aus zu den sich überschlagenden Ereignissen Stellung. Während des Zweiten Weltkriegs versucht er, den Widerstand gegen Nazi-Deutschland theologisch zu rechtfertigen. Und schon bald nach dem Krieg setzt er sich dafür ein, den Deutschen wieder die Hand zu reichen. Das stößt bei vielen seiner Zeitgenossen auf Unverständnis. Und auch später findet er immer noch weitere Gelegenheiten, um sich unbeliebt zu machen. Das war etwa die Zeit der Wiederbewaffnung der Bundeswehr, als die Atomwaffenfrage in Deutschland stark wurde. Das waren so Punkte, wo er sehr kritisch war. Er war kein Pazifist, aber er war jemand, der an dieser Stelle sehr sorgsam aufpasste, wie das Ganze zusammengehört. Er wurde dann in Deutschland als Kommunist verschrien, weil er sich selber nicht als Antikommunist verstand. Also von daher war er schon ein Unruhestifter, auch in politischer Hinsicht, der Menschen bewegt hat, auch die evangelische Kirche bewegt hat und auch da nicht ohne Widerspruch geblieben ist. Das finde ich schon wichtig, weil die evangelische Kirche, wenn sie politisch ist, oft nicht widerständig politisch, sondern zustimmend politisch ist. Und deswegen finde ich es spannend, an dieser Stelle diese Stimme auch zu haben. Die evangelische Kirche war nach dem verheerenden Krieg erst einmal damit beschäftigt, sich neu zu erfinden. Erst 2017 nahm die Lutherische Landeskirche in Bayern die Barmer Theologische Erklärung in ihre Verfassung auf. In manchen anderen Landeskirchen werden Pfarrerinnen und Pfarrer bei ihrer Ordination sogar auf die Barmer Erklärung verpflichtet. Doch ist dieser Text heute überhaupt noch aktuell? Georg Plasker meint, ja, und verweist zum Beispiel auf den Umgang mit Flüchtlingen. Und da ist es auffällig, dass in Deutschland die evangelischen Kirchen, als die Flüchtlingswelle vor einigen Jahren sehr stark war, viele evangelische Christenmenschen ohne große theologische Reflexion diesen Weg gegangen sind. Das ist schön. Und dass es dann im Nachhinein auch zu der theologischen Reflexion in bestimmten Teilen der Kirche gekommen ist, zu merken, dass das Geflüchtetsein auch zum Wesen der Kirche gehört, das ist auch ein typisches Zeichen für Theologie. Die Theologie ist in vielen Stellen nicht Vorreiter, sondern Reflexion kirchlicher Praxis. Das ist auch gut so. Karl Barth hat ganze Generationen von Pfarrern nachhaltig geprägt. Bequem war er nie und wollte es auch nicht sein. Er provozierte bis zum Ende seines Lebens und sogar über seinen Tod hinaus. Der ereilte den 82-Jährigen in der Nacht vom 9. auf den 10. Dezember 1968. Er hat an einem Manuskript gearbeitet und die Arbeit an diesem Manuskript im Grunde mitten im Satz eingestellt. Und dann gibt es noch das Telefonat mit Turneisen, was noch geführt worden ist. Dann geht er ins Bett und schläft ein und wacht nicht wieder auf. Wie so oft redeten die beiden Theologen über die schwierige politische Weltlage. Und Barth, der in seinen letzten Lebensmonaten unter schweren Depressionen litt, sprach seinem Freund Mut zu. Er sagte: Ja, die Welt ist dunkel. Aber nur ja die Ohren nicht hängen lassen. Nie. Denn es wird regiert. Nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking, sondern es wird regiert. Und zwar hier auf Erden, aber ganz von oben, vom Himmel her. Gott sitzt im Regimente. Darum fürchte ich mich nicht. Bleiben wir doch zuversichtlich, auch in den dunkelsten Augenblicken. Lassen wir die Hoffnung nicht sinken. Die Hoffnung für alle Menschen, für die ganze Völkerwelt. Gott lässt uns nicht fallen, keinen einzigen von uns und uns alle miteinander nicht. Es wird regiert. Elke Worck erzählte die Geschichte von Karl Barth, dem Vater der bekennenden Kirche. Das war ein weiterer Radio-Wissen-Podcast aus der Religion. Es sprachen Hemmer Michel und Stefan Wilkening. Ton und Technik Fabian Zweck. Regie führte Axel Wostri. Redaktion Bernhard Kastner.